Wendy? Gerade eben habe ich Wendy und Tiger Lily noch den Rücken freigehalten. Aber jetzt bin ich ganz allein. Hook hat mich zweimal verwundet. Ich kann weder fliegen noch schwimmen.